Hallo, ich spreche für die Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş. Wir freuen uns sehr, dass wir mit euch allen den Jahrestag der Kapitulation Deutschlands und der Befreiung vom deutschen Faschismus feiern. Wir freuen uns auch, dass wir so viele sind, die heute lautstark gegen Rassismus und Nazis in den Sicherheitsbehörden auf die Straße gehen. Es ist bitter nötig. Deutschland hat ein Polizeiproblem. So viele Geschichten, so viele Fälle, so viele Erlebnisse belegen das. Wir wollen das heute am Beispiel von Burak Bektaş zeigen. Burak Bektaş wurde im Alter von 22 Jahren ermordet. Am 5. April 2012 stand er mit seinen Freunden in der Nähe des Neuköllner Krankenhauses auf der Straße und unterhielt sich. Ein unbekannter, weißer, älterer Mann näherte sich der Gruppe und schoss auf sie. Es gab keinen Wortwechsel. Burak starb. Zwei seiner Freunde wurden lebensgefährlich verletzt. War Rassismus das Motiv? Diese Frage steht im Raum. Auch 9 Jahre nach der Tat gibt es keine Aufklärung. Die Polizeiprobleme in Buraks Fall begannen direkt am Tatort. Ein migrantisch gelesener Mann, der auf dem Weg von seiner Arbeit nach Hause war, versuchte Buraks Freunde zu beruhigen und zu trösten, noch bevor Notarzt und Polizei am Tatort waren. Die eintreffende Polizei richtete die Waffe auf diesen Mann und hielt es nicht für nötig, ihn als Zeugen zu befragen. Für wen wird damit welche Sicherheit hergestellt? Aus Hanau kennen wir eine ähnliche Geschichte. Philipp Gohmann, der Vater von Mercedes Kierpatsch, hat sie erzählt. Während er am Tatort mit seiner Familie auf Nachricht von seiner Tochter wartete, hat das SEK ihnen eine Waffe an den Kopf gehalten. Mit Lichtern, Hände hoch und auf den Boden legen und nicht bewegen. Da habe ich gesagt, bin ich jetzt im falschen Film? Haben wir diesen Anschlag jetzt gemacht? Wir, die Roma? In Berlin nahm die Polizei den einzigen nicht-weiß-deutschen Menschen am Tatort in Neukölln als Kriminellen wahr, während er der Einzige war, der direkt nach dem Mord an Burak und dem Mordversuch an zwei seiner Freunde versuchte, den Überlebenden beizustehen. 3 ältere weiße Männer hingegen, die gerade aus einer rechtslastigen Kneipe in der Nähe kamen und keinen wirklichen Grund nennen konnten, weshalb sie am Tatort auftauchten, wurden von der Polizei freundlich als Zeugen und nicht etwa als Tatverdächtige registriert. In der Nähe des Tatorts wurde in der Tatnacht eine Person mit türkischem Namen festgenommen. Es stellte sich bald heraus, dass die Person mit dem Mord an Burak nichts zu tun hatte. Die Akte in Buraks Fall trägt aber bis heute diesen türkischen Namen. Woran erinnert uns das? Im Fall der NSU-Morde wurden die ermittelnden Sonderkommissionen mit Namen benannt, die suggerierten, dass es sich um eine türkische Tat handeln könnte. Soko Bosporus und Soko Halbmond. Was die Polizei in der Tatnacht aber nicht gemacht hat. Die Polizei hat nicht Buraks Eltern aufgesucht und ihnen nicht die Nachricht vom Tod ihres Sohnes übermittelt. Burak starb um 1.20 Uhr. Um 5.50 Uhr gingen Buraks Eltern selbst auf die nahe Polizeiwache, um ihren Sohn als vermisst zu melden. Dort erst erfuhren sie um 6.30 Uhr, dass Burak erschossen worden war. Stunden quälender Ungewissheit hätten ihnen erspart bleiben können. Das erinnert uns wieder an Hanau, wo die Polizei die Angehörigen der Ermordeten stundenlang in einer Turnhalle warten ließ, bis sie von offizieller Seite die Nachricht erhielten, ob ihre Verwandten noch am Leben waren. In diesen über alle Maßen schwierigen Stunden wurde ihnen keine psychologische Unterstützung angeboten. Diese Geringschätzung gegenüber den Angehörigen empört uns. Der Tatnacht in Berlin folgten die Ermittlungen, die, wie wir alle wissen, bis heute nicht zur Aufklärung geführt haben. Diese Ermittlungen wurden nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit geführt. Das wollen wir an ein paar Beispielen zeigen. Ganz in der Nähe des Tatorts gibt es eine Bushaltestelle. Die Busse der Berliner Verkehrsgesellschaft verfügen über Kameras, die möglicherweise den Täter aufgezeichnet haben könnten. Aus diesem Grund forderte die Polizei die Videos aus den Bussen der BVG an. Erst nach 2 Wochen wurde bemerkt, dass die BVG die Videos vom falschen Zeitraum bereitgestellt hatte. Die richtigen Videos waren in der Zwischenzeit gelöscht worden. Sie durften nur 24 Stunden gespeichert werden. Dies war der Polizei sicherlich bekannt. Im Dezember 2013 wurde von einem Hinweisgeber ein möglicher Tatverdächtiger im Fall Burak genannt, Rolf Zielecinski. Rolf Zielecinski war bereits wegen früherer Waffendelikte aktenkundig. Er sei mehrmals für Schießübungen nach Rudo gefahren und habe gegenüber dem Hinweisgeber angekündigt, dass er in der Gegend des Neuköllner Krankenhauses herumballern wolle. Dennoch wurde Rolf Zielecinski weder vernommen, noch gab es eine Wohnungsdurchsuchung oder eine Gegenüberstellung mit den Überlebenden. Vielmehr wurde ohne Grundlage behauptet, dass es keinen Zusammenhang von Zielecinski mit dem Mord an Burak gebe. Im September 2015 erschoss dann Rolf Zielecinski in Neukölln Luke Holland und wurde für diesen Mord verurteilt. In seiner Wohnung wurden Sprengstoff und diverse Nazi-Devotionalien gefunden. Luke Hollands Eltern sagten, ihr Sohn könnte noch am Leben sein, hätte die Polizei in Buraks Fall ihre Arbeit gemacht. Wie sich 2019 herausstellte, kamen die Ermittlungen bereits 3 Monate nach dem Mord für 3 ganze Jahre fast komplett zum Erliegen. Am 29. Juni 2012, im Jahr des Mordes an Burak, wurde ein 50-seitiger Bericht von der Abteilung für operative Fallanalyse an die im Fall Burak ermittelnde Mordkommission übergeben. Dieser Bericht enthielt Hinweise auf weitere notwendige Ermittlungen. Erst 3 Jahre später gelangte dieser Bericht in die offizielle Akte des Falls Burak. Erst 3 Jahre nach dem Mord wurden die Ermittlungsempfehlungen zumindest teilweise umgesetzt und erst ab diesem Zeitpunkt war die Analyse den Angehörigen und ihren Anwälten zugänglich. Als die Anwälte dies öffentlich kritisierten, dass ihnen nämlich diese Informationen so lange vorenthalten wurden, warf ihnen die Staatsanwaltschaft eine Kampagne gegen die Staatsanwaltschaft vor. Damit nicht genug. Dreisterweise behaupteten die Behörden, der Bericht sei erst 2015 erstellt worden. Diese Falschaussage wurde mittlerweile eingestanden. Heraus kam dabei, dass eine Arbeitsgruppe unter Führung des polizeilichen Staatsschutzes den Bericht bereits 2014 erhalten hatte, also noch bevor der Bericht Teil der offiziellen Fallakte wurde und den Verfahrensbeteiligten zugänglich war. Durch diese Verschleppung der Ermittlungen hatten Tatverdächtige natürlich die Chance zu sagen, sie könnten sich nach 3 Jahren nicht mehr so genau an die Vorkommnisse erinnern. Und auch hier wieder die Frage, für wessen Sicherheit wird hier durch die Polizei gesorgt? Dieser ganze Vorgang wird von den Behörden als internes Büroversehen bezeichnet. Wir sagen jedoch, es handelt sich um eine Weigerung und Verhinderung aufzuklären. Wir fragen, wer verhindert hier die Aufklärung? Mit welchem Interesse? Besteht ein Zusammenhang mit den Verstrickungen des Berliner Staatsschutzes in rechte Netzwerke? Und damit kommen wir zum heutigen Anlass unserer Demonstration, den 8. Mai 1945. Esther Bejarano, Überlebende des Nationalsozialismus und der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, schrieb letztes Jahr: Plötzlich gab es keine Nazis mehr, damals 1945. Alle waren verschwunden. Uns aber hat Auschwitz nicht verlassen. Die Gesichter der Todgeweihten, die in die Gaskammern getrieben wurden, die Gerüche blieben, die Bilder, immer den Tod vor Augen, die Albträume in den Nächten. Sie, die Überlebenden, haben das große Schweigen nach 1945 erlebt. Die Akzeptanz des NS-Unrechts. Sie haben erlebt, wie Nazi-Verbrecher davonkommen konnten als Richter, Lehrer, Beamte im Staatsapparat und in der Regierung Adenauer. Schnell war klar, die Nazis waren gar nicht weg. Nein, die Nazis waren nie weg und sie sind es auch heute nicht. Wir fordern deshalb die Entnazifizierung aller Behörden, einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung aller rechten und rassistischen Taten in Berlin. Die Auflösung des Verfassungsschutzes, weil er nachweislich nichts dazu beitragen kann, die Nazis zu stoppen. Im Gegenteil, sie wurden und werden von ihm gefördert. Die Aufdeckung aller rechten Machenschaften in den sogenannten Sicherheitsbehörden in Berlin und bundesweit. Vielen Dank.